das jeder Vierte? Ist das jeder Dritte? Aber sie sind hier, ganz in unserer Mitte. Jeder kann es sein, keinem kann man trauen. Manchmal sind es Männer, ab und zu auch Frauen. Sie wollen uns zerstören, sie wollen uns vernichten. Nichts wird sie dazu bringen, darauf zu verzichten. Wir möchten das verdrängen und einfach ignorieren. Uns weiter davor drücken, den großen Kampf zu führen. Willkommen, liebe Mörder, fühlt euch wie zu Hause. Bedient euch, macht es euch bequem, kurze Atempause. Nichts nehmen wir euch übel, Empörung nicht die Spur. Ihr habt halt eine andere Umbringekultur. Jeder sieht es kommen, die Bedrohung steigen. Jeder ist beklommen, keiner will es zeigen. Lasst uns das vertuschen, nicht darüber reden. Alle gegen alle, jeder gegen jeden. Sie pflegen fremde Bräuche, so lautet das Gerücht. Genaueres weiß keiner, denn man erkennt sie nicht. Und wenn sie unter sich sind, dann lachen sie uns aus. Nie würden sie behaupten, mein Haus ist euer Haus. Willkommen, liebe Mörder, wir sind so tolerant. Die Dunkelheit bricht bald herein über dieses Land. Wir reichen euch die Kerzen, damit ihr besser seht und euch das nächste Opfer nicht durch die Lampen geht. Willkommen, liebe Mörder, ein viel zu hartes Wort. Wir haben doch Verständnis, ihr nennt das nicht mal Mord. Ihr tut's aus Überzeugung, und wenn man's überlegt, wir sind so schlaff und müde, wir gehören weg.